genau ein Chemiker, was allein als Folge seines Tuns passiert. Timkar richtet die Waffe gegen sich selbst und begeht Selbstmord. Timkar.